Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe jüngst eine gemeinsame Erklärung und würdigten, dass Kim Jong-il die koreanische Volksarmee zur unbesiegbaren revolutionären Formation entwickelt hat, die jeden starken Feind zerschlagen kann.